authentisches Wissen aus erster Hand, wie es vor der erst russischen, dann sowjetischen Verfolgung war, existierte so gut wie keines mehr. Insofern überrascht es nicht, dass sich die Menschen Inspirationen in der Literatur des Westens suchten. Zugleich nutzten viele schamanisch Inspirierte gerade aus den USA die Gunst der Stunde und begaben sich in die angestammten Lande des Schamanentums. Insbesondere Michael Harners Stiftung war dort aktiv und leistete Aufbauarbeit. Nicht selten wurden in den neuen sibirischen Schamanismus Elemente integriert, die im Westen populär sind, aber in Sibirien nie verwurzelt waren. Etwa die Lehre vom Karma oder zentrale Begriffe der westlichen Esoterik wie Aura, Energie oder Astralkörper. Schamanische Reisen erweisen sich seither als begehrtes touristisches Angebot. Hat der Westen damit triumphiert? Über Jahrhunderte hat er sich nach eigenen Bedürfnissen ein Bild des Schamanen geschaffen, das nun in einem letzten Schritt dorthin zurückverpflanzt wird, wo dieses Bild einst den Zaren und Sowjets geholfen hatte, den ursprünglichen spirituellen Reichtum Sibiriens zu vernichten. Heute pilgern westliche Sinnsuchende dorthin, um Hilfe zu finden oder spirituell bereichert zu werden, im Glauben, die uralten Quellen der Kraft zu besuchen. Aber die alte religiöse Vielfalt existiert nicht mehr. Stattdessen begegnen sie nur allzu oft einem globalisierten Neoschamanismus mit entsprechend lokaler Folklore. Zugegeben, eine ernüchternde Geschichte. Und wir? Jagen wir nicht einem ähnlichen Fantasieprodukt nach? Ist die Schamanin von Bad Dürrenberg der nächste Meilenstein der Kolonialisierung, die nun auf die Vorgeschichte übergreift? Sollten wir nicht besser den Begriff Schamanismus als koloniales Konstrukt auf den Index setzen, bevor wir ihn jetzt auch noch Jahrtausende zurück in die Vergangenheit projizieren?